Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Meine Mitschüler sagen, dass sie Geschichte sehr langweilig finden. Das finde ich überhaupt nicht. Unsere Lehrerin ist doch sehr nett und sie erklärt auch alles super. Uninteressant finde ich Mathematik. Ich verstehe einfach nicht, warum wir all das lernen sollen. Da ist ja Chemie noch interessanter. Und was ist dein Lieblingsfach? Du hörst die Aufgabe noch einmal. Meine Mitschüler sagen, dass sie Geschichte sehr langweilig finden. Das finde ich überhaupt nicht. Unsere Lehrerin ist doch sehr nett und sie erklärt auch alles super. Uninteressant finde ich Mathematik. Ich verstehe einfach nicht, warum wir all das lernen sollen. Da ist ja Chemie noch interessanter. Und was ist dein Lieblingsfach?